ein starker Gott. Von oben her, der Herren, starker Gott, Herr der Herren. Sende deine Macht von oben, Herr der Herren, starker Gott. Herr der Herren, starker Gott. Starker Gott, sende deine Macht von oben, Herr, der Herren, starker Gott, sende deine Macht von oben, Herr, der Herren, starker Gott. Augenblicklich zu zerstreuen. Sende deine Macht von oben her. Herren, starker Gott, Herr der Herren. Sende deine Macht von oben, Herr der Herren, starker Gott. Herr der Herren, starker Gott. Herr der Herren, starker Gott. Sende deine Macht von oben, deine Macht von oben, Herr, der Herren, starker Gott.